wir zwei gehören zusammen. Das kann ja jeder sehen. Auch ich trag Doc Martens und hab kurzes Haar. Und ich kämpf mit dir vereint gegen die linke Schar. Skinhead Girl, wir brauchen dich, ja. Skinhead Girl, wir bauen auf dich. Ganz egal, was ich auch tu, du wirst immer zu mir stehen. Wir zwei, wir gehören zusammen. Das kann ja jeder sehen. Ach, du trägst Doc Martens und hast kurzes Haar. Und du kämpfst mit mir vereint gegen die linke Schar. Skinhead Girl, wir brauchen dich, ja. Skinhead Girl, wir bauen auf dich. Nein, du brauchst kein Silikon in deiner schönen Brust. Ich lieb dich so, wie du bist, wunderbar und selbstbewusst. Ja, dir ist es ganz egal, was manche Leute reden. Du weißt, wir brauchen dich nur, das hält dich am Leben. Skinhead Girl, wir brauchen dich, ja. Skinhead Girl, wir bauen auf dich. Skinhead Girl, heute Nacht, da sind wir endlich ein. Was kann es Schöneres geben, als mit dir zusammen zu sein? Aber du bist nicht nur zum Spaß da. Nein, du bist für mich auch ein guter Kamerad. Skinhead Girl, wir brauchen dich, ja. Skinhead Girl, wir bauen auf dich.